für die Wahl. Es ist uns das reinste Gift. Den ersten Stein, den werfen wir. Und wir hoffen, dass er trifft. Wir kämpfen bis zum Tode. Und wir sind hier nicht alleine. Erzählt uns weiter eure Lügen. Doch wir bringen's jetzt, jetzt ins Reine. Die werden wir auch bleiben. Wir werden ungespitzte Pfeile in eure Herzen treiben. Endet aus, die werden wir auch bleiben. Legt euch nicht mit uns an, sonst werdet ihr still zu leiden. Der Sand in euren Augen, der niemals verschwindet, wie ein Schlag ins Gesicht, an dem wir blinden. Wir singen Lieder gegen Dummheit und linke Ignoranz. Wir sind das fleischgewordene Teufel und wir bitten euch jetzt zum Tanz. Hört es aus, die werden wir auch bleiben. Wir werden ungespitzte Pfeile in eure Herzen treiben. Hört es aus, die werden wir auch bleiben. Legt euch nicht mit uns an, sonst werdet ihr schnell zu leiden. Ihr könnt uns ruhig einsperren, und der Kampf, der wird nie enden. Überlegt euch, was uns antut, denn das Blatt, das kann sich wenden. Ich bin stolz und schon zu lange dabei, um einfach aufzugeben. Seid ihr zu diesem Kampf bereit, seid ihr euch vorher überlegen. Sonst werdet ihr schnell zu leiden.